Schönen guten Tag, hallo. Wir haben heute einen Sonderstream aus dem Zentrum für gruppenfeindliche Menschenbezogenheit. Aus aktuellen Anlass der Surkov-Leaks haben wir uns entschlossen, über die russische Weltverschwörung zu sprechen und über den Inhalt der Leaks. Bisher hat die Presse das noch nicht so ganz so wirklich aufgegriffen. Man hat ein paar ordentliche, seriöse Outlets, wie zum Beispiel Foreign Affairs und Atlantic Council, die darüber berichtet haben. Aber erst vor ein paar Stunden hat sozusagen Reuters die Meldung überhaupt aufgegriffen. Deutsche Presseagentur hat die Sache auch noch nicht auf dem Schirm. Ja, es geht um eine russischen Menschen, der im russischen Staat relativ weit oben angesiedelt ist, in Surkov. Von dem wurde das E-Mail-Postfach veröffentlicht und darüber werden wir heute uns in einem kleinen Kurzstream sozusagen unterhalten. Und ich bin heute der Abel unter dem Gruppenaccount und ich habe auch noch zwei andere Weltraumaffen mit dabei. Wer seid ihr denn? Stellt euch mal vor. Wird der Chris? Wird er? Ich bin auch da, ja. Guten Abend. Das funktioniert ja wunderbar. Mein Name ist Marsov. Ich komme von der russischen Regierung, um festzustellen, ob hier auch alles mit richtigen Dingen zugeht. Und manchmal kennt man mich auch als Marsov. Ja, so dann die Einleitung und die Vorstellung vorweggenommen. Wir haben ja in der letzten Zeit das ein oder andere Leak gehabt, was durch die Öffentlichkeit gegangen ist, speziell auf die USA bezogen oder die Panama Papers. Und es Ja, gab jetzt eine. bei den USA heißt es ja auch immer wieder, dass Russland dahinter stecken soll. Genau. Natürlich ist aus der Deutungshoheit von unseren westlichen Medien ist natürlich die Hillary Clinton Opfer von einer russischen Kampagne, ihre Glaubwürdigkeit zu untermalen und auf die Wahl Einfluss zu nehmen. Der amerikanische Staat hat dazu auch ein Statement abgegeben, was relativ schwammig ist. Also im Sinne von, dass sie gesagt haben, dass sie sich das sehr stark vorstellen können, dass das so ist, dass Russland Einfluss nehmen würde und dass es auch ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit gab, dass man aber zu den aktuellen Leaks mit den Podesta-E-Mails, dass man dazu bisher noch keine Beweise vorliegen hat, beziehungsweise Beweise, also kann sein, dass der amerikanische Staat Beweise hat, aber er möchte sie derzeit nicht öffentlich machen. Und Was ist denn, was unterstellt man denn den Russen dann für ein Ziel, wenn sie Trump auf den Thron heben wollen? Einfach Destabilisierung, oder? ja, genau, Destabilisierung, dass man sozusagen Einfluss darüber nimmt, wie der amerikanische Staat in der Zukunft in Bezug auf Russland sich verhalten wird. Natürlich Ja, ist es. Clinton behauptet ja quasi auch, dass Trump da ferngesteuert ist, so ein bisschen, dass er Genau, auch genau. gegenseitig quasi, also er hat zu ihr gesagt, sie wäre ferngesteuert von ja, Soros, irgendwelchen George Soros. Soros, ja, und irgendwelchen Auslandsinteressen. Und sie hat gemeint, er wäre ferngesteuert von Russland. Ich meine, das Interessante dabei ist natürlich, dass der Trump sich in der Öffentlichkeit eher positiv gegenüber Russland äußert und die Hillary eher sozusagen auf Eskalationskurs geht und sagt, dass er auch den Syrien-Konflikt eskalieren lassen würde zu einem. Also es hätte nicht direkt gesagt zu einem offenen Krieg mit Russland, aber sozusagen die Maßnahmen, die sie vorschlägt für Syrien, um dort Frieden zu schaffen, würde eine Eskalation mit Russland bedeuten. Das Interessante bei der Sache ist einfach, das ist Wahlkampf. Wer weiß denn, was der eine oder andere Kandidat nachher machen wird? Also du kannst es nicht wirklich wissen, ob jetzt die Hillary dann das wirklich macht oder sich duckt oder der Trump dann selber das eskalieren lassen wird, kannst du nicht wissen, weil du kannst nicht in den Kopf von den Wahlkampfleuts reinschauen. Und der amerikanische Wahlkampf, da ist halt auch so, dass nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Und einfach in Bezug auf dieses starke Thema einfach in Sachen Russland und Einflussnahme auf die US-Wahl, finde ich jetzt irgendwie, das liegt aus mehreren Gründen interessant. Auf der einen Seite natürlich, man weiß nicht hundertprozentig, wer hinter der Hackergruppe steckt, die das veröffentlicht hat. Das kann jemand innerhalb von Russland sein, der sich Putin eins auswischen möchte. Das kann jemand sein, der eher geneigt ist, die USA zu mögen. Oder das kann auch jemand sein, der vielleicht irgendwo bei Halliburton zum Beispiel auf dem Gehaltscheck steht. Also man weiß es nicht hundertprozentig. Interessant ist allerdings, dass sozusagen das E-Mail-Postfach, was geleakt worden ist, was etwa 1 Gigabyte ist, das enthält selber als E-Mails keine Smoking Guns. Also da sind keine so richtig krasse Bombshells drin, wo man sagt, oh mein Gott, die russische Weltverschwörung hat zugeschlagen. Und dieser Umstand macht das Leak eigentlich vertrauenswürdiger. Weil du hast sozusagen, also es sieht nicht danach aus, dass es gedoktert ist. Und du hast sehr oft Kleinigkeiten, die sauer aufstoßen und die man mit mehr Kontext verurteilen kann. Aber du hast sozusagen keine so krasse Enthüllungsstories, die dann am Ende in sich zusammenfallen. Also bisher ist das Leak selber wurde von verschiedenen Organisationen schon angeschaut. Da hat man zum Beispiel einmal Info Napalm, das ist eine ukrainische Bewegung, NGO, die sich während der Ukraine-Krise gegründet hat, um sozusagen gegen die russische Staatspropaganda vorzugehen. Die haben sich das angeschaut. Und vom Atlantic Council, was ein US-amerikanischer Think Tank ist, die haben sozusagen eine Cyber Division, die Datensätze überprüft, also Integrität und in den E-Mail-Headern, über welche Server die E-Mails verlaufen sind. Also da gibt es sehr viele technische Details, an denen man zumindest mal sagen kann, dass es entweder extrem aufwendig war, das zu fälschen, oder dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass es authentisch ist. Und da habe ich von den beiden Gruppen bisher sozusagen die Einschätzung über das Leak gelesen. Und ein Gigabyte E-Mails, das dauert natürlich auch eine Weile, das durchzulesen, Cross-Referenzen aufzustellen, zu versuchen, das zu verifizieren. Zumindest ist mal von dem Surkov geleakt worden, und also in dem Postfach, in dem E-Mail-Postfach, was geleakt worden ist, war sein Pass drinne und auch von seiner Ehefrau, was schon mal dafür stehen kann, dass es relativ authentisch ist, weil man nicht so einfach an Passdokumente einfach drankommt. Und in den E-Mails selber kann man zum Beispiel sehen, dass Surkov das gefeiert hat, dass die westliche Presse verwirrt darüber war, dass es in der Ukraine Nationalisten gibt, die in den Unruhen mitmischen. Und dass er das gefeiert hat, dass sozusagen niemand Russland verdächtigt, seine Hände mit im Spiel zu haben, sondern sich jeder zurzeit über ukrainische Nationalisten aufregt oder ukrainische Nazis. Und eine weitere Geschichte aus den Leaks ist, dass es einen Brief gab von Betroffenen in der Ostukraine, die Opfer von sozusagen der Überreaktion der ukrainischen Streitkräfte geworden sind. Und dieser Brief von einem Opfer, der wurde halt vorher erstmal durch den Kreml durchgereicht, bevor er durch die gesamte russische Presse durchgepeitscht worden ist. Und irgendwie ist es halt interessant, dass du sozusagen so eine Trauergeschichte hast, wo jemand rührend erzählt, was für ein Schicksal ihm widerfahren ist. Und du dann aber merkst, dass es erstmal halt, ich weiß nicht, wenn es bei uns durch den Bundestag gehen würde, der Gina-Lisa-Fall, wenn er erstmal durch den Bundestag, durch die E-Mail-Postfächer durchgeht, und auf ein Schiff, auf den Tisch vom von der Merkel legt und die dann sagt, ja, das stimmt, und aber ich wollte da noch Zeile 17 was ändern, oder kannst du es so drucken? Das würde schon irgendwie fischig riechen. Also das ist halt so Einflussnahme auf die russische Presse. Und die Anführer von den Oppositionsgruppen in der Ukraine, im Donbass und Donetsk, die Oppositionsführer, die Namen hat man halt weitergeleitet. Und ich weiß nicht, also man kann daraus ziehen, was man möchte, aber einfach nur dieses, wir haben hier einen Aufstand, hier, guckt mal, das ist unsere Führung, jetzt wisst ihr das auch mal so. Ich weiß nicht, warum sollte man das weiterleiten? Also wenn das, es stinkt einfach, also es stinkt einfach, um das kurz zu sagen, weil du ja auch nicht weißt, ob jetzt der russische Staat dir zu geneigt ist. Also wenn du dich ihm anschließen möchtest, dann freut sich natürlich Russland. Wenn du aber sagen möchtest, ich möchte jetzt ein kleiner, unabhängiger, was weiß ich, Steueroasen-Mini-Stadtstaat werden, dann wäre das eher besser, wenn Russland vielleicht nicht unbedingt deine Führung kennen würde. Und ja, und da sind eben solche Details zum Vorschein gekommen. Ich bin mir jetzt auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob die Analyse der Daten bereits abgeschlossen ist. Also wir werden die Tage mehr darüber hören. Wir werden auch sehen, wie die deutsche Presse Bericht erstatten wird. Und das sind aber bisher sozusagen die interessantesten Häppchen, die man herausfinden konnte. Ja. Haben die beiden Affen Fragen? Sonst würde ich mehr Kontext zu der Person Surkov geben und zu dem Konflikt selber. Ja, glaubst du denn, dass das wirklich, also hat diese Hackergruppe das erbeutet oder ist ihr das zugespielt worden? Das ist unklar. Also ich denke, dass du hattest vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen hat amerikanische CIA-Chef, der war bei einem Interview und er meinte, dass es nicht weitergehen kann, dass die USA von Russland an der Nase herumgeführt wird, und er hat in einem öffentlichen Interview angekündigt, dass er Schritte gegen Russland erwägen wird, und das ist von Mord bis Hacking und so weiter. Er ein Repertoire hat, das er anwenden wollen würde, und es ist ein öffentliches Interview. Und aufgrund von sozusagen diesem Interview vom CIA-Chef nehme ich das schon an, dass Wahrscheinlichkeit stark gegeben ist, dass es sozusagen ein Auge um Auge für die DNC oder Guccifer-Leaks sind, hinter dem man Russland vermutet. Also die Einschätzung, die wird auch von mehreren Leuten geteilt, die jetzt, sagen wir mal, nicht im normalen Politikapparat oder in den Medien arbeiten, sondern in Thinktanks, die direkt da eigentlich nur die Regierung beraten, wie sie sich zum Beispiel in Sachen Russland aufstellen sollen mit der Außenpolitik. Und dort gibt es halt einige Leute, die sehr klug sind und sich sehr viel mit den Themen beschäftigen, die halt viele Indizien gerade für ein Quid pro Quo sehen. Abschließend kann man das allerdings zurzeit einfach nicht sagen. Es steht einfach in der Luft, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Genauso wie die Wahrscheinlichkeit stark gegeben ist, dass die WikiLeaks-E-Mail, also dass die Podesta-E-Mails, die zurzeit rauskommen, dass die wahrscheinlich irgendwie von Russland in die Welt getreten worden sind. Genauso stark kann man davon ausgehen, dass das jetzt mit den Surkov-Leaks ähnlich ist. Wobei ich mir da persönlich aber auch nicht unbedingt 100% sicher bin, weil im Endeffekt des Tages, Hillary hat den eigenen E-Mail-Server, wenn der nicht ordentlich gewartet wird, ist das eigentlich ein Kinderspiel, da einzubrechen. Und wenn der Surkov, du weißt ja auch nicht, unter welchen Umständen die russische offizielle E-Mail-Adresse von ihm gehackt worden ist. Wenn er jetzt einfach nur ein scheiß Passwort hatte, dann war das jetzt nicht unbedingt ein Kunststück. Also da reinzukommen. Es kann dann auch eine normale Phishing-Mail sein. Und wer sich halbwegs mit Hacken auskennt, der weiß, dass jetzt eine Fake-E-Mail schreiben und eine Fake-Website machen, damit man ein Passwort abgraben kann, ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, wo man einen Staatsapparat braucht und einen Geheimdienst, um sowas auf die Beine zu stellen. Also es gibt viele Indizien, dass es dann sozusagen Eher die Staaten sind, aber ich weiß da auch nicht so genau. Es kann auch einfach sein, dass das dann jemand ist, der ein Beef mit Putin hat und der es einfach raushaben möchte, unabhängig von irgendwelchen Landesinteressen. Also und da wird es wahrscheinlich in der Zukunft einfach mehr Informationen geben über das Leak. Und wenn wir jetzt dann eventuell auch einen Trend erkennen können, dass wir ins große Zeitalter des Doxings und des Leakings eingetreten sind, wo dann Regierungen tatsächlich, um sich gegenseitig auf den Sack zu gehen, da uns Sachen veröffentlichen, dann kann man vielleicht in Retro-Perspektive in 2-3 Jahren sagen, ja, war wahrscheinlich schon so eher staatlich, aber es fehlt einfach Information dazu, wirklich die Person festzustellen. Und ich denke auch nicht, dass man in naher Zukunft dann eine wirklich befriedigende Antwort bekommen wird, woher das kam. Also, ja, um eine ganz kurze Antwort zu geben. Habt ihr weitere Fragen, meine Affen? Nicht. Also, nee, aber ich muss halt auch sagen, dass Russland echt nicht meine Stärke ist, so wissenstechnisch. Ich weiß zum Beispiel, der Typ ist Präsidentenberater, aber was das in dem Zusammenhang genau heißt. Der Surkow, der war von 1999 bis 2011, war er sozusagen Chefideologe vom Kreml. Von 2011 bis 2013 Wirtschaftsberater und von 2013 hat er für den ehemaligen Georgien-Teil, Südossetien und Ukraine, also für die Gebiete, in denen Russland Probleme mit Nachbarstaaten und mit Grenzverläufen hat, ist er sozusagen Berater für Putin und er steht Putin ziemlich nahe. Und in der Zeit von 1999 bis 2011 hat er sozusagen russische Staatsdoktrin geschrieben, also natürlich nicht offiziell, naja, und ich sag's, das ist ein Chefideologen oder sowas. Aber er hat verschiedene Konzepte aufgearbeitet, an die sich der russische Staat später auch gehalten hat. Das eine Konzept ist zum Beispiel, dass man, dass es Spracheinflusssphären gibt, sozusagen, wo Russisch gesprochen wird, das ist potenziell russisches Gebiet, wenn der russische Staat entscheidet, dass es in seinem Interesse ist. Kann er sich jeden Bereich einverleiben, den er für richtig hält, wo eben auch Russisch gesprochen wird, oder er sagt, dass da ethnische Russen leben. Wenn man sich vorstellt, dass es ja mal eine Sowjetunion gab und man ja versucht hat, sozusagen die Staaten innerhalb der Sowjetunion aufgehen zu lassen, also alles miteinander zu vermischen, damit das mal ein Konstrukt ist, und sieht, wie stark der russische Einfluss zum Beispiel in Zentralasien, Kasachstan, Tadschikistan ist und auch welchen Sprengstoff sozusagen russischer Einfluss in der Kaukasusregion, das Beispiel Georgien-Konflikt, hat, dann ist sozusagen diese Sprachpolitik, dass überall, wo ein bisschen Russisch gesprochen wird, schon eine relativ aggressive Politik und eine indirekte Drohung an jedes Land, was Grenzen mit Russland hat. Und ein anderes Konzept ist Ethnic Nationalism, also das sozusagen ist der russische Staat eine starke Betonung von Ethnien oder von der Werthaftigkeit der russischen Ethnie hat. Zum Beispiel, dass die Russen so wehrhaft sind und so stark gekämpft haben in den Jahrhunderten, dass sie zum Beispiel ein Chromosom mehr haben. Also es gab einen russischen offiziellen Regierungsheini, der das halt mal wortwörtlich so gesagt hat. Und so ein flapsiger Kommentar, dass die Russen so widerstandsfähig sind, dass sie sogar ein Chromosom mehr haben. Sowas ist halt einfach von einer Staatsdoktrin kommt, das, wo man Ethnie ganz nach oben hält. Und der Surkow, der hat auch eine Policy sozusagen in die Welt gesetzt, die, wie soll man das sagen, Sovereign Democracy, was so viel heißt wie, wir brauchen Gesetze, damit keine Idiotenpartei an die Macht kommt, die die Einigkeit Russlands bestreitet. Die Einigkeit Russland ist überall, wo Russland Einfluss hat, wo es denkt, dass es Gebiete ihnen gehört. Und Sovereign Democracy ist sozusagen ein Konzept, nach dem es eine kontrollierte Opposition gibt, die aber nach sozusagen Grundlinien oder Grundannahmen spielt, die nicht unbedingt für eine Demokratie förderlich sind. Man hat ein ähnliches Konzept in Japan oder in Schweden lange Zeit, was sich natürlich gebildet hat, aber im Kontext von Russland ist sozusagen die starke Einschränkung der Opposition, um eher ein Mittel des Machterhalts, als dass man eine Partei an die Macht kommen lässt, die den vorherigen Doktrinen zuwiderläuft, also was man umsetzen möchte mit dem russischen Staat, dass man sich zum Beispiel von Europa nicht unbedingt dazugehörig fühlen möchte, dass man NATO als direkt als Aggression sieht und nicht eventuell, ja, vielleicht mache ich da ja auch mal mit. Also einfach so grundlegende Ausrichtungen des russischen Staates, die dürfen sozusagen über demokratische Art und Weise nicht in Frage gestellt werden. Also bei uns, wir haben ja jetzt die Linke, die sagt, ach, NATO und so, da wollen wir uns noch mal einen Kopf drüber zerbrechen. Und in Russland ist es sozusagen nicht möglich, bestimmte Grundausrichtungen, in welche Richtung das Land gehen soll, die generell in Frage zu stellen. Und dieses ideologische, philosophische Konstrukt, sozusagen der Überbau davon, das ist halt der Surkow, der das geschrieben hat. Also er hat sozusagen, er ist Chefideologe vom Kreml. Und was ich ja relativ interessant finde, ist, dass er auch sozusagen die Postmoderne in den russischen Staat mit einfließen hat lassen. Postmoderne kennen wir ja von unseren feministischen Freundinnen, dass es sozusagen nur Narrative gibt und keine abschließende Wahrheit. Und er hat sich sozusagen dafür eingesetzt, dass, wie soll man das sagen? Russland ist eine große Macht. Also Russland ist stark, Russland ist mächtig. Aber es ist schwach im Vergleich zu den USA und im Vergleich zu der EU. Russland wird davon, also wird vom Westen gebullied sozusagen. Es gibt keine ukrainische Sprache. Aber auf der Krim werden Russen gezwungen, ukrainisch zu sprechen. Es gibt keine ukrainische Nation, aber die Ukraine ist voll von nationalistischen Nazis, die turboradikalisiert sind durch den Konflikt. Und sozusagen dieses Hochhalten von, das sind Nazis auf der Euromaidan, das hatte im Westen, speziell in der europäischen Linken, so einen massiven Push. Jeder hat sich über den Narrativ hier gefreut und meint, ja, böse USA, böser Westen, arbeitet mit Nazis zusammen, wie könnt ihr nur? Und dann ist sozusagen die Linke schon mal nicht auf, wir wollen Ukraine helfen, Kurs. Und dann sagt man, ja, ist doch eh nur alles geopolitisch. Hier die NATO, Ausweitung, ist eh alles nur geopolitisch. Geopolitisch als Wort. Damit macht man sich nicht viele Freunde in Europa. Geopolitik bedeutet im Grunde irgendwas mit den USA und die USA sind dran schuld, wenn was nicht klappt, oder sie haben den ganzen Kram angezettelt. Also weder Deutschland noch Europa nimmt sich eigentlich als geopolitische Macht selber wahr. Das kann man besten sehen im Syrien-Konflikt oder wie schwer wir uns tun, zu sagen, dass wir Erdogan Geld geben, damit sein Staat kein Failed State wird. Natürlich kriegen wir auch deswegen weniger Flüchtlinge. Aber sozusagen diese Geopolitik, Außenpolitik, wo man dann einfach manchmal dann auch mit einem Diktator einfach ein Geschäft macht, weil man kann ja jetzt einen Erdogan nicht aus dem Amt bomben, nur weil er die Demokratie zerstört. Und sozusagen dieser Postmodernismus im russischen Staat, der tut sich sozusagen die verschiedenen Narrative sehr gut zunutze machen. Man hat für verschiedene Target-Audience-Gruppen, verschiedene Geschichten, die man erzählen kann, warum die Russen von den USA gebullied werden, warum Euromaidan nicht helfen sollte, warum die Linke sich aus dem Konflikt raushalten soll und man hat zum Beispiel auch für die Ultrarechten in Europa hat man auch Narrative. Zum Beispiel, Europa ist degeneriert. Die nehmen nur Muslime auf, sind dabei zusammenzufallen und Europa ist schwul. Das ist wirklich, das hört sich vielleicht dämlich an, aber in Russland ist es wirklich so ein Ding. Europa steht nicht für Europa. Russland steht für Europa. Russland hütet die wahren europäischen Werte und Europa selber ist degeneriert und ist von seinem Weg abgekommen und wird scheitern und geht unter. Und im Grunde ist sozusagen dieser ideologische Unterbau, der greift natürlich von Russland, von der Staatsdoktrin, der schockt dann sozusagen noch Europa wieder und der findet halt hier seine verschiedenen Übersetzungen in die Narrative hier. Und der Grund, warum das Surkow ist natürlich auch einfach russische Außenpolitik im Sinne von, okay, Russland hat extreme innenpolitische Probleme. Ein Haufen Leute haben keinen Job. Es gibt so viel Korruption, dass es kaum möglich ist, irgendwie als Unternehmer nach oben zu kommen. Man hat eine sehr schlechte Verteilung von Reichtum innerhalb der Gesellschaft. Das ist im Westen nicht unbedingt allzu besser, aber man kann zumindest sagen, dass man im Westen die Möglichkeit hat, ein Stück weit aufzusteigen. In Russland ist es einfach weniger möglich, generell aufzusteigen. Du hast ein riesengroßes Drogenproblem in Russland, strukturelle Probleme. Und weil Russland so viele innenpolitische Probleme hat, ist die einfachste Möglichkeit, als Russland Macht zu erhalten, also relative Macht, die Umgebung zu schwächen. Das heißt, dass Europa sollte am ehesten kein europäischer Machtblock sein, sondern Einzelstaaten. Deswegen tut man dann dem Front National in Frankreich Geld leihen für die Partei. Deswegen hat man die identitäre Bewegung, die man natürlich gerne auf den Schulter klopft, ein bisschen Geld mal hinschiebt. Dann hat man Brexit, wo man natürlich sich auch sehr freut, wenn es einen Brexit gibt. Alles, was irgendwie die EU ein bisschen schwächt oder die Europäer sich streiten lässt, ist sozusagen gut für Russland. Und das ist sozusagen das Postmoderne, dass Europa degeneriert ist, obwohl man eigentlich aktiv sich bemüht, Europa zu schwächen und aktiv zu schwächen. Europa ist degeneriert und man will es zerstören, also sozusagen die Europäische Union, aber eigentlich ist es ja nicht degeneriert und nicht schwach, sondern so mächtig, dass Russland das Gefühl bekommt, dass es komplett abgehängt wird. Natürlich haben sie Massenvernichtungswaffen, aber davon abgesehen haben sie so viele innenpolitische Probleme, dass sie, keine Ahnung, was sie in Syrien machen. Würden sie das Geld einfach stecken in Russland, wäre das 100-mal besser für den Russen selber, was für die einfache Bevölkerung, für den Otto Normalrussen. Der Russe möchte ja ganz gerne auch irgendwie noch einen Fuß da unten in dem Gebiet haben. Deswegen sind die syrischen Basen halt schon fast unersetzlich. Ja, natürlich, weil das ist einer der wenigen Außenstützpunkte, die Russland irgendwo hat. Und wenn dann das einzigste Land, was mit Russland im Nahen Osten alliiert, wirklich alliiert ist, dann vom Boden gefegt wird, dann sind sie dann natürlich auch unglücklich. Also, und wollen eigentlich verzweifelt ihren Einfluss wahren. Also im Grunde schwindet eigentlich die Macht Russlands komplett. Also der Westen hat natürlich auch in der Ukraine Geld investiert, sozusagen in die Zivilgesellschaft, damit es sich mehr pro-westlich die Ukraine ausrichtet. Aber im Grunde, was zu den Maidan-Protesten... Das böse Wort mit Z, die Zivilgesellschaft. Ja, aber im Grunde, was zu den Maidan-Protesten geführt hat, war einfach eine extreme Korruption in der Ukraine, wo es gar keinen Sinn macht, in welche Richtung das Land ausgerichtet ist, sondern einfach, wenn es zu viel Korruption gibt, geht halt alles in die Tonne. Und dann hat die Ukraine sich entschlossen, sich das EU-Assoziierungsabkommen zu unterschreiben. Und dann kommt Putin an und sagt, hier hast du ein paar Milliarden, bitte tu deine Zivilgesellschaft verbieten und tu dich hier nach Russland ausrichten. Und dann machen die Leute auf der Maidan eine Revolution. Und Putin schickt dann Truppen hin und reagiert eigentlich nur noch. Aber im Grunde hat er sich sein Verhältnis mit dem Westen verspielt. Und der einzigste Partner, den er dann jetzt noch hat, ist China. Und nichts gegen China, aber einfach nur deine Option, dir nicht offen zu halten, ist außenpolitisch gesehen einfach nur inkompetent wie nochmal was. Also, dass du nicht zwischen EU und China balancieren kannst, sondern dass du jetzt sagen musst, China ist Beste und Größte. Und also sozusagen Russland ist an die Wand gespielt und irgendwie ist das Leak sozusagen ein Mosaiksteinchen in diesem Puzzle von internationaler Politik. Ja. Ja, Russland hat auf jeden Fall auch ein ziemliches Problem mit seiner Presse. Und zwar eins, wogegen unser Kram hier ganz schön Luxuszeug ist. Ne? Also da gibt es ja durchaus Journalisten, die ermordet werden oder denen man irgendwelche Sachen anhängt. Ja, wo du dir dann schon halber sagen kannst, ja, ermord mich doch lieber, anstatt dass er mich einsperrst, folterst und Kacke mit mir machst, wortwörtlich. Also, und dann hat der Putin ja auch so eine Jugendbewegung, die auf ihn ausgerichtet ist. Schon mal vergessen, wie die heißt, aber auf jeden Fall, wo die da auch irgendwie so ferienlagermäßig unterwegs sind und so. Ja, so einen richtigen Führerkult. Also Naschi, genau. Führerkult mit Jugendbewegung, kenne ich irgendwoher. Kahane-Jugend. Ja, der Surkow, der hat ja auch Einreiseverbot in die EU. Mhm. Was er als große Ehre bezeichnet hat. Ja, er meinte zu dem Einreiseverbot in die USA, dass ihn an den USA eh nur Tupac interessiert und er dafür nicht in die USA reisen muss. Das war sein damaliger Comment, also EU-Einreiseverbot und USA-Einreiseverbot bekommen hat. Und das ist ein sehr guter Einwand, Chris, im Vergleich zu, was wir hier für Probleme haben, ist es in Putinland. Putinistan, ja. Putinistan, schon sehr heftig. Also, und ich meine, ja, wie soll ich sagen, das, was ich jetzt erzählt habe, es wirkt natürlich auch sehr, wir sind die Guten im Westen und so. Aber zu einem Stückchen stimmt es halt auch, es tut mir leid. Wir sind ja hier nicht, wir müssen uns hier nicht verteidigen für Kulturrelativismus oder so. Ja, also es tut mir ja leid und so, aber wir machen es halt schon ziemlich gut. Nicht perfekt, nicht ideal, aber auf jeden Fall besser wie Russland. Also so. Ich meine, in Russland ist es halt einfach so ein starker Narrativ, so, hey, Europa ist schwul. Weißt du, das sind alles Homos. Und die wollen alle Muslime heiraten und homosexuell sein. Das ist halt so. Keine Ahnung, was willst du damit anfangen, weißt du? Ja, und wir erinnern uns ja noch an diese Geschichten von vor 2-3 Jahren, als die in Russland dann die Nazis praktisch Leute aus den ärmeren Landesteilen durch Moskau gejagt und geprügelt haben, weil sie die da nicht haben wollten und so. Also sich dann auch da über die ukrainischen Nazis zu echauffieren, ist auch sehr, janusköpfig. Ja, wortwörtlich. Und das ist halt wirklich Postmodernismus, was halt, ich meine, du siehst es doch auch an Russia Today. Nicht alles, was Russia Today schreibt, ist Bockmist. Aber Russia Today ist dasselbe wie Fox News oder MSNBC. Es ist dieses Wirklichkeit verdrehen, relativieren. Weißt du, du hast in Moskau... Halt, Report aus Bayern war das früher. Ja, weißt du, wie du gerade meintest, weißt du, Nazis, die in Moskau Leute durch die Straßen jagen und dann erzählst du der europäischen Linken, dass die Ukraine, dass sie Supernazis sind und dass wir deswegen mit Putin die Hand schütteln sollen. Und ich will ihm auch die Hand schütteln, aber er kann sich halt auch nicht wie so ein Mongo aufführen, der einfach nur random irgendwo in ein Land einfällt. Das ja, aber das ist halt auch diese, das ist ja auch das, woran wir überhaupt kranken. Das ist nur noch diese Polarisierung. Also es gibt nur noch Putin-Freund oder Putin-Versteher und irgendwie Ukraine-Bejubler. Und es gibt nur noch Hillary oder Trump und es gibt nur noch Flüchtlinge willkommen oder Ausländer raus. Das, in allen Bereichen läuft das auf diese Polarisierung zu. Und ja, man muss eigentlich nur auf den Knall warten halt. Ja, also, aber ob die Leute wirklich so polarisiert sind, würde ich jetzt mal anzweifeln. Das ist halt eben immer gut, wenn man dem jeweiligen Gegner das unterstellen kann, gerade wenn man selber halt so ein Extrem vertritt. dass das ja eigentlich ihre Position wäre. Also so nach dem Motto, wie du hast irgendwas gegen diese und jene Sorte, nicht Flüchtlinge, sondern Migranten, wie kannst du es wagen, Ausländer raus, heißt das ja quasi, und deswegen ja, darfst du in dieser Debatte hier halt dich nicht äußern, weil das ist ja alles Populismus und rechtes Gedankengut und was da gar nicht viel was. Ja, entweder halt Deutschland für Recki oder Petri Heil, also weißt du. Aber vielleicht ist das auch ein Stück weit, wo wir uns als Leute, die sich informieren von den Medien, wortwörtlich verrückt machen lassen. Also weißt du, von diesen Narrativen, weil im Grunde genommen ist der Journalismus, also der Ukraine-Konflikt, Russland hätte uns den Ukraine-Konflikt nicht so verkaufen können, wäre der Journalismus im Westen nicht so unglaublich scheiße, wäre da nicht so viel ökonomischer Druck und nicht einfach so viel A, Polarisierung und B, einfach so Schundjournalismus, wortwörtlich, wäre das dem Putin mit der Ukraine nicht gelungen, weil selbst das russische Volk selber denkt, dass sie nicht in einem Konflikt, also dass Russland als Staat nicht involviert ist in den Ukraine-Konflikt selber. Und im Westen haben wir das auch lange geglaubt, aber im Grunde wäre irgendwie so... Hat das irgendjemand geglaubt? Das kann ich mir auch kaum vorstellen. Also ich meine, diese Leaks, schön und gut, aber eigentlich alles, was da drin steht, dass da russische Soldaten waren, dass Russland indirekt pseudostaatliche Strukturen in der Ostukraine unterstützt hat, dass es irgendwie Geldfluss gab, etc. pp. Und dass direkt von den Obersten in diesen Pseudorepubliken an den Kreml berichtet worden ist, das war uns doch allen klar. Also das bringt ja alles. Klar, es ist schön, das jetzt auch nochmal irgendwie halbwegs gesichert irgendwo herzuhaben, wobei da halt auch noch die Frage ist, wird das irgendwann sehr sicher oder bleibt das so nebulös, wie es im Moment ist? Aber das wussten wir alles schon. Ja? Das, ich meine, das ist aber mit allen Leaks so. Ich habe ja auch vorm Snowden schon gesagt, wir werden verarscht, was unsere Daten und unsere Informationsfreiheit angeht. Aber ja, der Wert ist eigentlich nur noch so ein bestätigender. Ne? Also langsam, vielleicht ist das auch einfach die Überfütterung der letzten Wochen mit Leaks bei mir. Aber irgendwie, weil so kann man es ja auch in die Beliebigkeit bringen. Ne? Irgendwann guckt keiner mehr, wenn irgendwas liegt, wenn alle zwei Tage irgendwas liegt. So ja, wortwörtlich. Also das Gefühl hatte ich nämlich auch, weil bei den Podesta-Mails hast du jetzt die 18. Batch. Und jetzt kommt hier random irgendwo Surkov-Leaks und ich denke mir so, okay, mein Kyrillisch ist jetzt eingeschlafen und Russisch war ich noch nie gut. Ich kann nur Nerd sagen und das war's, glaube ich. Aber einfach, nein, Quatsch, aber einfach nur so diese Fülle an Leaks ist auch irgendwann das so, du wirst halt dann irgendwann müde und im Endeffekt, ja, das ist halt irgendwie so, im Grunde weißt du ja auch, wie korrupt oder wie doppelzüngig im Grunde die verschiedenen Staaten irgendwo sind. Also es ist ja auch nichts absolut Neues irgendwo mehr. So. Ja. Dass die Hillary irgendwie die Industrie auf ihrem Zettel hat, auf ihrem Paycheck und dass es da irgendwie Unregelmäßigkeit, das weiß, also es sind alles so Sachen, klar, ist schön, das jetzt auch nochmal so zu wissen, aber ja, jeder also denkende Mensch sollte sich das eigentlich dessen bewusst sein, dass er verarscht. Das mit den ausländischen Regierungen finde ich bei Hillary ja eigentlich noch schlimmer. Ne? Mm. Also, ja. Gerade das ist ja auch so ein Ding, was in Deutschland die Leute immer nicht reilen. So, jetzt wurde ja auch wieder viel verglichen, dass es ja dieses Urteil da gab in Amerika mit Volkswagen und irgendwelchen Entschädigungen. Können sich Leute jetzt aussuchen, ob ihr Auto umgerüstet wird oder ob sie das irgendwie zurückkaufen können und so. Und dann heißt es so, ja, was ist in Deutschland? Was ist in Deutschland? Ich auch denke, ja, ey, wenn das eine amerikanische Automarke wäre, dann hätten die das auch nicht gemacht. Da irgendwie den groß da Steine in den Weg geschmissen, wenn deine eigenen Arbeitsplätze da irgendwie in Gefahr sind. Das ist nämlich immer so ein bisschen das Ding. Und da guckt Amerika ganz stark nach. Und das muss man auch halt eben im Blick behalten bei diesen ganzen Handelsabkommen und so. Dass die da sehr stark darauf gucken, dass sie da einen Vorteil draus haben aus dem ganzen Zeug. Ja, das Ding mit den Handelsabkommen ist ja auch, dass du dann als NSA eine Firma gründen kannst, die dann Daten ankauft. und dann sozusagen endlich legal alles überwachen kannst. Ja, das brauchst du ja nicht mal mehr. Das bräuchtest du nicht, aber du könntest halt über so eine Firma wortwörtlich sagen, war das doch legal. Also, weißt das du, ist nämlich auch so ein Ding, was diese ganze Clinton-Nummer in meinen Augen gerade in Deutschland eigentlich disqualifiziert, weil die war ja vor einem Jahr, zwei Jahren oder so, als sie das letzte Mal in Deutschland war, hat sie ja auch groß ganz offen gesagt auf die Frage, ob es mit ihr eine Reform von der NSA gibt und diese Überwachung da beendet wird. Nö, ist nicht. Gibt's nicht. Und also, wie man da sagen kann, dass das ja ganz klar wäre, dass sie besser ist für Europa als Trump, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Daran seht ihr doch, dass wir gar keine Verfassung haben. Wir haben ja nur einen Waffenstillstandsvertrag. Ja? Und wenn du das genau nimmst, sind wir alle nur Angestellte. Guck mal auf deinen Ausweis. Ja, was steht denn da? Das steht Personal. Ja, ja. Nein. Nee, also ich meine, es gibt ja auch, also hier einer meiner Lieblingsabgeordneten, Volker Kauder, brüstet sich da ja auch immer mit, dass wir so super Zusammenarbeit haben mit den Geheimdiensten aus Amerika und deswegen so viel tollen Terrorismus hier verhindern können in Deutschland. Aber ja, wie hättest du gerne mehr terroristische Anschläge? Ja. Das ist jetzt aber nicht sehr patriotisch von dir. Nee, also das kann es halt nicht sein. Das ist halt auch keine Wahl, die man hat zwischen entweder komplett und total oder gar nicht. Also das gibt es in keiner Strafverfolgung. Es ist immer so, dass wegen Verdachtsfällen irgendwo ermittelt wird. Aber dass man einfach von vornherein sagt, wir stellen die ganze Bevölkerung unter Generalverdacht oder wir sammeln jetzt erstmal hier irgendwie, wir schränken jetzt erstmal alle Leute irgendwie ein in ihren Freiheitsrechten, damit wir dann vielleicht irgendwie wen auch erwischen, der was macht, was nicht erlaubt ist. Es geht einfach viel zu weit. Es hat nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Also ich bin mir auch einfach von einem Narrativ aus unseren Medien, Trump ist jetzt auch eine Wildcard und wie gesagt, du weißt am Ende nicht, was bei rumkommt, was die Leute vorher sagen und was sie nachher machen. Es kann auch einfach sein, dass die Hillary badass ist und Geld von anderen Regierungen annimmt und am Ende über die Regierung herfällt und dort einmarschiert oder was weiß ich. Aber ich jetzt zu dem Zeitpunkt gerade habe eher das Gefühl, dass Hillary halt einfach nur die Fortsetzung des amerikanischen Kurses mit weniger kompetenten Leute an der Spitze ist und dass Trump einfach ein höheres Potenzial hat, ein friedlicheres Gesicht von den USA in der Welt zu zeigen, wortwörtlich. Ja, ist schon irre, also, dass man zu solchen Gedankengängen kommt am Ende. Ne? Also ich finde den auch eigentlich unmöglich, aber wahrscheinlich wäre er für den Frieden in der Welt sogar momentan besser als Hillbilly. Ja, und dieses Ding, was Michael Moore gesagt hat, da in diesem Video, was du gestern gepostet hast, halt, also wenn er gewählt wird, das wird das lauteste Fuck you, das das Establishment je gehört hat. Und da fühle ich mit ihm. Ja. Und das würde ich auch gern hören, muss ich ganz ehrlich inzwischen sagen, dieses laute Fuck you. Weil er hat das sehr schön zusammengefasst, weil wenn man Hillary sieht, für wen steht die? Ja? Die steht für die Firmen, die euch ausbeuten. Die steht für die Regierung, die euch kontrolliert. Die steht für die immer gleichen Seilschaften, die seit Jahren dasselbe machen. Und ihr habt nur eine Chance, irgendwie eure Meinung dazu zu sagen. Und das ist halt die eine Stimme, die ihr habt. Zu Hillary habe ich eine interessante Geschichte. Es gab da eine Firma, die in der Iran-Irak-Contra-Affäre, als die beiden Staaten aufeinander losgegangen sind, die das sozusagen die Waffenlieferungen an beide Staaten abgewiegelt haben. Und diese Firma, die gibt es heutzutage immer noch. Und in den Nullerjahren war die Hillary sozusagen im Board Member, also in der Firma selber aktiv. Und die Firma hat sehr viel Geld an Hillarys Kampagne auch gespendet. Und zurzeit ist die Firma in Syrien aktiv, auch in den ISIS-kontrollierten Gebieten und auch in den letzten Jahren, wo halt ISIS auch noch größer war, hat die Firma weiterhin Fabriken am Laufen gehabt in den ISIS-kontrollierten Gebieten und hat halt Sklavenarbeit sozusagen angenommen von Leuten, die halt von ISIS wortwörtlich oppressed sind. Und die spenden halt der Hillary viel. Und dort hat Hillary mal mitgemischt. Und die Firma, die gab es auch schon zu Iran, ihrer Contra-Affäre. Das ist, was Hillary Clinton ist, um sozusagen sie ganz kurz und verknappt zusammenzufassen. Sie hat wortwörtlich finanziell davon profitiert. Also sie hat ein Unternehmen, was finanziell davon profitiert und sie hat selber davon profitiert, dass ISIS Gebiete kontrolliert. Das keine Ahnung. Also weißt du, härter geht's eigentlich auch nicht mehr. Also ja, ich weiß nicht, für die Leute, die sich da vielleicht nicht so direkt dran erinnern, weil sie die da noch zu jung waren oder das nicht mehr vor Augen haben, damals wurden diese Waffen wurden an beide Kriegsparteien verschoben und mit den Gewinnen wurde dann eine verschleierte Operation in Nicaragua, wo in der Zeit die sogenannten Sandinisten an der Macht waren, also eine linksgerichtete, eher sozialistische Regierung. Mit der Kohle, die aus diesen Geschäften kam, die wurde am Staat vorbeigeschleust und wurde direkt benutzt, um dort rechtsgerichtete Rebellen zu unterstützen, die das Land praktisch mit Bürgerkrieg überzogen haben, damit man dort sozusagen eine geostrategische Hand wäscht die andere. Ja. Und das ist halt, weil du eben gesagt hast, Geostrategie bedeutet immer, die USA sind böse. Wenn man sich solche Punkte wie Iran-Contra vor Augen führt, wird es halt schwierig, das anders zu sehen. Oder wenn man an Leute denkt wie Allende in Chile oder Mossadegh im Iran, ist es halt echt super schwierig, den Schurken dann immer wieder irgendwie sympathisch zu finden. Dass die Russen genauso Afghanistan überfallen haben und in Tschetschenien irgendwie gewütet und so, das ist keine Frage. Also ich will hier auch nicht Putin gegen Amerika ausspielen oder umgekehrt. Aber also das, ich verstehe schon, wo der schlechte Ruf der Amis herkommt, was Geostrategie angeht. Auf jeden Fall. Also es gibt bei den Amerikanern ein Sprichwort, dass man sagt, die Amerikaner machen immer das Richtige, nachdem sie alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Ist das nicht von Churchill? Ich glaube, das ist sogar von Churchill. Ja, der hat das, glaube ich, gesagt, als die Amerikaner in den Ersten Weltkrieg eingetreten sind. Ja, und ich finde, das tut es relativ gut zusammenfassen. Ich meine, mit Putin ist es halt auch so, da beißt sich die Maus keinen Faden ab. Putin ist einfach nur inkompetenter, was Geostrategie angeht. Und die USA haben die Oberhand. Wenn die USA abstinken würden, würde Putin denselben Scheiß machen. Also weißt du, ich finde nur dieses... einfach, dass man sich dagegen besser bewusst wird, ob vielleicht man einfach mal so diesen Ausspielkreis unterbrechen kann. Das wäre sozusagen meine Wunsch- oder Traumvorstellung. Aber das passiert halt auch nicht, wenn ich sozusagen die meisten Leute einfach informiert drüber sind. Deswegen mit den Zukunft-Leaks, also ich habe ja auch sehr stark gegen den russischen Narrativ dort gesprochen, aber ich kann auch genauso lang das von den USA aufzählen. Nur bei den USA ist es halt irgendwie, wer kennt denn die Podesta-Leaks bisher noch nicht? Also ich gehe davon aus, dass die meisten darüber schon gelesen haben, aber Sukov steht halt noch komplett aus. Also, aber von wegen Podesta, hast du das heute, den großen Knaller gelesen, dass sie da einen Hinweis auf einen Auftragsmord gefunden haben wollen? Ist das Batch 18 noch? Ich habe es nur vorhin auf Twitter gelesen, dass es angeblich diese Scalia-Geschichte, dass es da eine Mail gibt, so nach dem Motto, naja, es wird eine traurige Nacht heute, aber wer hat schon gedacht, dass Wet Work irgendwie, und Wet Work ist ja nun mal irgendwie ein Begriff für... Ach, bei dem Scalia dachte ich mir schon länger, dass das ein Mord war, das ist mein Tinfoil und so, wo ich auch hindeuten kann, warum ich glaube, dass es so ist, aber ich gehe davon aus, dass das ein Mord war. Ja, nur wenn der Podesta da wirklich von gewusst hat und sich das so rekonstruieren lässt, das wäre schon ein bisschen böse. Das wäre schon heftig. Da wäre dann endgültig der Topf vom Deckel. Aber ist immer noch die Frage, ich denke mal, die russischen Medien werden über diese Surkov-Leaks auch nur sehr gereinigt berichten. Und ich weiß nicht, wie es in Amerika mit den Hillary-Leaks ist, ob da mehr wirklich in den Mainstream-Medien passiert. Ich habe halt viele Tweets gesehen, die gesagt haben, warum sprecht ihr nicht drüber, CNN oder sonst wer? Ich meine, im Idealfall Leaks hat die USA exposen, da müsst ihr zu Russia Today gehen. Und Leaks und die Russland exposen, dann müsst ihr ja zu CNN. Das ist ja auch nichts, da muss ich ja auch bei beiden Quellen wieder versuchen, die Bias rauszurechnen. Ja. Das ist ja das Doofe. Ich kriege ja nirgendwo, also außer bei den Weltraumaffen natürlich. Ja, was natürlich auch Blödsinn ist, weil wir auch alle unsere eigene Bias haben. Aber also ich kriege nirgendwo vorurteilsfreie oder ungereinigte Nachrichten, wenn ich nicht mir die Brocken selber irgendwie zusammensuche. Das ist halt echt erschreckend. Warum wird dieser Markt nicht bedient? Weil ich denke, wenn du so fragst, möchten sie lieber eine Fernsehsendung, die ihnen alles in bunt zeigt oder alles in grau zeigt, oder möchten sie eine, die ihnen irgendwie versucht, die Wahrheit zu zeigen, ohne zu werten, dann würden viele Leute sagen, ich hätte gern das ohne Wertung. Ja. Also ich würde auch, wenn ich irgendwann mal wirklich eine Zeitung finden würde, die, wo ich das Gefühl habe, dass ich objektiv informiert werde, muss ich wirklich versuchen, an Bias loszuwerden, da würde ich auch 100 Euro im Monat für das Abo zahlen, das wäre mir egal. Wenn ich mir das dann einfach sparen kann, wenn mich eine Story interessiert, dass ich mich an 8 verschiedenen Stellen informieren muss, um in etwa eine Einschätzung von der Realität zu bekommen. Also, weil, keine Ahnung, es ist grausig. Sollen wir eigentlich auch mal noch über Podesta-Mails sprechen? Vielleicht am Samstag? Oder irgendwann in der Zukunft? Würde sich vielleicht anbieten, ja. Also nur mal kurz zu dem, was ich hier gerade eingeblendet habe. Das war mal ein Bericht von der ARD, die sich halt auch mal damit beschäftigt haben mit der Außenpolitik von Frau Clinton in der Vergangenheit. Und die Implikationen des Ganzen, wenn sie jetzt Präsidentin werden würde. Und das war auf jeden Fall ein sehr ehrlicher Bericht, könnte man so sagen. Also es ist nicht so, dass da niemand drüber redet. Fand ich überraschend und gut. Also ja, aber das ist halt, also ich meine, das ist ja oft so, dass du halt hier und da hast du nochmal so ein Aufblitzen, gerade bei so Sachen wie Monitor vom WDR oder so. Die sind ja eigentlich, die sind durch lange Tradition verpflichtet, ein bisschen investigativer zu sein, aber das ist halt viel zu selten, finde ich, im Deutschen. Also ich erwische mich immer wieder dabei, ich sitze öfter bei einem Kumpel und der guckt halt, ja, bei dem läuft die Kiste eigentlich ständig. Und ich sehe dann eine Nachrichtensendung durch Zufall und ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus, einfach. Ja. Weil das so abstrus ist, was die da erzählen. Unglaublich. Also so, ja, aber wenn man 2 Artikel liest, dann weiß man doch, dass es da mindestens noch mal eine Gegenmeinung gibt. Ach, die wird nicht erwähnt. Gut, okay. Ja, oder so Sachen wie Trump ist ein Sexist. Punkt. Hm. Wir haben ja dieses Video von vor ein paar Jahren. Da redet er in Abwesenheit über irgendwelche Leute. Auch wenn der Spiegel, wenn ich da die Überschrift nehme, jetzt, Trump hat es schon wieder getan, Trump rastet aus, Trump pöbelt, Trump wütet. So, nee. So geht eigentlich kein Journalismus. Nee. Ich meine, wenn sich jemand daneben benimmt, kann man das ruhig auch mal in der sowas ansprechen, in der Überschrift. Ja. Keine Ahnung, als dieser komische Fußballer damals irgendwie in die Hotelhalle gepisst hat. Ja, okay. Das sollte man halt nicht machen und dann kriegt man halt das mediale Echo, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Aber über jeden Artikel, über jemanden so eine Überschrift zu machen. Ja. Trump atmet Menschen die Luft weg. Keine Ahnung. Was soll das? Ja, es ist halt wortwörtlich Endgegner für viele von denen, aber so widersinnig eigentlich. Ne? Also ich meine, gut, dass der Typ nicht so ganz also kein Philosoph ist, sagen wir es mal so, und auch kein Wissenschaftler oder so, halt irgendwie. Wäre ja bei republikanischen Präsidenten noch ganz was Neues. Ronald Reagan, George Bush, der Jüngere, alles keine Leuchten. Ja gut, aber früher, also zum Beispiel der Präsident mit dem höchsten IQ soll ja bisher der Nixon gewesen sein. Der war ja ein richtiges Genie. I'm not a crook. Ja. Ja, das ist ja auch so ein Paradebeispiel dafür, wie Leute, die halt eigentlich ziemlich schlau sind, dann aber trotzdem irgendwelche Macken haben können. Also in seinem Fall war es halt so irgendwie der Verfolgungswahn, dass alle Leute ihm da irgendwas anhaben wollen. was ja auch viele Leute nicht wissen, ist, dass der Nixon hat ja vieles von dem gegründet, wo, was heute die Linken in Amerika toll finden. Also sowas wie diese Umweltschutzbehörde von Amerika hat er gegründet, Nixon. Und was war es noch alles? Den Goldstandard von der Papierwährung entkoppelt. Bretton Woods. Gibt es ja auch Leute, die sagen, dass das der Anfang vom Ende war. Ja, also ich wäre eine Person, die das unterschreiben würde, dass das sehr viel mit den Situationen, die wir heutzutage haben, zu tun haben. Auch mit der Verarmung generell. Das hat das System aus den Fugen gehoben, in meinen Augen. Aber das ist auch ein sehr komplexes Thema, also da überhaupt die Sachen darzustellen korrekt. Da hätte ich echt mal Interesse an einem Stream, wo darüber mal ein bisschen mehr gesprochen wird, weil alles, was ich darüber kenne, sind so Aluhut-Dokumentationen, die das dann auch, wo ich dann auch wieder sage, okay, das ist ja aber wieder so eindeutig klar dargestellt, dass ich mir auch nicht vorstellen kann, dass ich hier nicht irgendwie nur die Hälfte erzählt bekomme. Hm. Das könnten wir auch mal machen. Also mein Lieblings-US-Präsident ist und bleibt Eisenhower, der in seiner Verabschiedungsrede gesagt hat, ich warne Sie vor einer Machtübernahme durch den militärisch-industriellen Komplex. So mutig war meiner Meinung nach lang kein Staatsmann mehr. Ja. Ich würde sagen, Clinton, Mr. Clinton, er hat seinen Schwanz sich lutschen lassen, während er den Staatshaushalt ausgeglichen hat. Ja. Wenn das nicht bad ist, das weiß ich auch nicht. Nein, keine Ahnung. Warten wir nicht vor einer Machtübernahme des Affenindustriellen Komplex. Ja. Der hat die Macht schon längst übernommen. Die gruppenfeindliche Menschenbezogenheit ist auf dem Vormarsch. Und wenn ihr demnächst was über die Able Leaks lest, ich weiß nicht, ich hab's nicht. Ja, dann würde ich an der Stelle sagen, in der Kürze liegt die Würze. Wir haben ja auch schon relativ spät, denn wir sind ja arbeitende Menschen und so. Sollen wir uns dann mal verabschieden von unserem lieben Publikum? Spätestens Sonntag sind wir ja wieder da. Dann auch wieder mit Feibel, der schläft um die Uhrzeit. Das leider heute kein Gastauftritt. Und twittert uns mal an, falls ihr Interesse an einem Podesta-League-Stream hättet, wenn ihr euch da nicht schon selber schlau gemacht habt. Oder an einem Bretton Woods-Stream. Ja. Okay, ihr da draußen, ich war hier der Able-Gruppen-Account und der Chris und der Mars waren auch da. Ja. Gut. Gehabt euch wohl da draußen.